Guten Morgen. All those who joined us. An alle, die heute hier sind. So, what are we going to do today? Was machen wir heute? Ich werde mit euch über das sprechen, was ich heute Morgen gelesen habe. Now so mais escravo do medo. No mais escravo. Yeah, this actually exists in Portuguese. This song. Oh, dieses Lied existiert auch auf Portugiesisch. I am no longer a slave of fear. Ich bin nicht mehr ein Sklave der Angst. Ich bin ein Kind Gottes. So this morning I was actually for the last couple of days I was reading and meditating and thinking of John chapter 5. Heute Morgen habe ich also und sogar in den letzten paar Tagen Johannes 5 gelesen und darüber meditiert. We have an interesting story. Wir haben eine interessante Geschichte. That Jesus is coming to a place, it's called the Pool of Bethesda. Jesus kommt an einen Ort, der Teich Bethesda heißt. Ich lese aus der Passion. Most people know that story. Die meisten Leute kennen die Geschichte. It's actually a place that exists in Israel. I was there. Es ist übrigens ein Ort, der in Israel existiert. Ich war dort. So Jesus walks there and there is this pool. Jesus ging also dorthin und da ist dieser Teich. And the Bible tells us that there were a lot of sick people there. Und die Bibel sagt uns, dass dort viele Kranke waren. Pessoas enfermas, doentes ali. And from time to time. Und von Zeit zu Zeit. An angel steps down and he moves the water of the pool. Kam ein Engel herunter und bewegte das Wasser des Teiches. Dizia que um anjo vivia ali, vinha naquele tanque e ele mexia aquelas águas daquele tanque. And whoever stepped in first was healed. Und wer immer als erstes hineintrat, war geheilt. Primeiramente era curado. So think about this scene. Stell dir diese Szene vor. There is a place that no matter what sickness you have. Da gibt es einen Ort und egal welche Krankheit du hast. Das große Ding. If you step into that place at the right moment, you are guaranteed being healed. Und wenn du an den Ort zur rechten Zeit hineintrittst, dann wirst du garantiert geheilt. You can be the most sick people in the world. Du kannst der krankeste Mensch auf der Welt sein. Anything. Alles. Terminal cancer in the final stage. Unheilbarer Krebs im Endstadium. Estado terminal de câncer. Crippled. Verkrüppelt. Paralítica. Blind. Blind. Cega. Anything. Alles. The Bible says the moment that angel stirred the water, the first person in the water was healed. Und die Bibel sagt, in dem Moment, in dem der Engel das Wasser bewegte, wurde die erste Person im Wasser geheilt. Quando o anjo agitasse as águas ali, essa pessoa era curada. So now comes Jesus. Und nun kommt Jesus. Jesus aqui. And Jesus walks by there and look what the Bible says. Und Jesus geht vorbei und schaut, was die Bibel sagt. A Bíblia nos diz. Among the many sick people, so that means there were lots of them, are verse 5. Unter den vielen kranken Menschen, das heißt, es gab eine Menge von ihnen, Vers 5. Among the many sick people, there was a man who had been disabled for 38 years. Und unter den vielen kranken Menschen war ein Mann, der seit 38 Jahren gelähmt war. So 38 years this man has been a cripple, that means he could not walk. Seit 38 Jahren war dieser Mann also ein Krüppel, das heißt, er konnte nicht laufen. Denk darüber nach. He had no more muscles in his leg. Das heißt, er hat keine Muskeln mehr an seinen Beinen. No, we don't know if he'd been crippled from birth, because it doesn't say. Wir wissen nicht, ob er von Geburt an gelähmt war, denn das steht da nicht. But we know that it's been a few, almost 4 decades. Aber wir wissen, dass es beinahe 4 Jahrzehnte waren. So, why was that man even there? Warum war dieser Mann überhaupt dort? We don't know. Wir wissen es nicht. But we can assume that he was there because he was hoping to get in the water. Doch wir können annehmen, dass er dort war, weil er hoffte, ins Wasser zu kommen. Com esperança de conseguir entrar no tanque. Because he even expresses this. Denn er sagt das sogar. He even expresses that every time the angel stirs the water, he's trying to get to it, but he can never succeed. Er sagte, dass er jedes Mal, wenn der Engel das Wasser bewegte, versuchte, dorthin zu kommen. Doch er schaffte es nie. Entrar na água, mas ele nunca tinha sido bem sucedido. Look what he says in verse 7. Schau, was in Vers 7 steht. This sick man says to Jesus. Dieser kranke Mann sagte zu Jesus. Jesus. Sir, there is no way I can get healed. Mein Herr, es gibt keine Möglichkeiten, wie ich geheilt werden kann. For I have no one to lower me into the water when the angel comes. Denn ich habe niemanden, der mich ins Wasser hinunterlassen kann, wenn der Engel kommt. So the guy has basically given up hope. Der Mann hat also eigentlich die Hoffnung verloren. Yeah. Dennoch versucht er, geheilt zu werden, obwohl er die Hoffnung aufgegeben hat. This is like so many people. Das ist bei so vielen Leuten so. The heart attitude is, there's no way I can ever succeed. Ihre Herzenshaltung ist, es besteht keine Chance, dass ich jemals erfolgreich sein kann. Und dennoch versuchen sie es weiter, obwohl sie beschlossen haben, dass es nicht funktioniert. How many Christians live like this? Wie viele Christen leben so? I can never become free from my addiction. Ich kann nie frei von meiner Abhängigkeit werden. Aber schau, was er sagt. He literally says, there is no way. Er sagt wörtlich, dass es keine Möglichkeit gibt. Because I don't have somebody else who helps. Denn ich brauche jemand anders, der mir hilft. So he blamed his lack of miracle on other people helping him to get the miracle. Das heißt, er beschuldigt andere Menschen dafür, dass er kein Wunder erlebt, weil ihm niemand hilft. He said, I can't get healed because nobody helps me. Er sagte, ich kann nicht geheilt werden, weil mir keiner hilft. And he continues to say, as soon as I try to crawl to the edge of the pool, someone else jumps in ahead of me. Aber dann fährt er fort und sagt, sobald ich versuche, an den Rand des Teiches zu krabbeln, springt jemand vor mir hinein. So if you are a cripple, wenn du ein Krüppel bist, paralytico, and you try to crawl like he was pulling himself with his hands and dropping in the pool. Und versucht zu krabbeln, das heißt, er zog sich mit seinen Händen voran und versucht in den Teich zu kommen. There is a deaf man who cannot hear, but he can run. He'll be quicker than you. Wenn da ein tauber Mann ist, der nicht hören kann, aber er kann rennen, dann ist er schneller als du. A leper can still walk and is quicker than you. Ein Leprakranker kann immer noch laufen und ist schneller als du. A person with cancer is quicker than you. Eine Person mit Krebs ist schneller als du. Alle sind schneller als du. So, this man basically has decided in his heart. Dieser Mann hat eigentlich in seinem Herzen beschlossen, that it's the fault of other people that I cannot be. Dass die anderen schuld sind, warum ich nicht geheilt werden kann. But he still kept trying. Doch er versucht es immer noch. This causes the most incredible frustration in our hearts. Das verursacht eine unbeschreiblich große Frustration in unserem Herzen. And that's how so many Christians live. Und genauso leben so viele Christen. Look what Jesus did. Aber schau, was Jesus getan hat. I mean, it's so incredible. Es ist so wunderbar. When Jesus saw him lying there in verse 6, he knew that the man had been crippled for a long time. So Jesus, there was no secret to Jesus. In Vers 6, als Jesus ihn dort liegen sah, wusste er, dass der Mann seit langer Zeit gelähmt war. Es gab also kein Geheimnis für Jesus. So when Jesus walked by there, Jesus did not even have to ask, hey, how long have you been here? Did you come yesterday, last week or last year? Das heißt, als Jesus vorbeiging, musste er noch nicht einmal fragen, hey, wie lange bist du hier? Kamst du gestern, letzte Woche oder letztes Jahr? So, we don't know how Jesus knew. Wir wissen nicht, wie Jesus das wusste. Das steht hier nicht. Es kann ein Wort der Erkenntnis sein, eine Offenbarung des Heiligen Geistes. Es könnte sein, dass andere Leute es ihm erzählt haben. Aber es könnte auch etwas Offensichtliches gewesen sein. Wir wissen es nicht. Aber eine Sache wissen wir, dass Jesus es wusste. Wenn du nun eine Person bist, die auch nur ein bisschen Mitleid für die Kranken hat, und wenn du jemanden an einem Ort siehst, der schon sehr lange krank ist, not just at any place, nicht einfach irgendwo, at a place where people go to do get healed, an einem Ort, an den Menschen gehen, um geheilt zu werden. And if you have a little bit of compassion, und wenn du ein kleines bisschen Mitleid hast, if you know the way to get healed is to grab the guy and throw him in the water and the angel stirs it, und du weißt, dass der Mann geheilt wird, indem man ihn packt und ins Wasser wirft, wenn der Engel es bewegt, what would the polite thing to do? Was würde man freundlicherweise tun? The polite thing to do would be to go up to the man and say, freundlicherweise würde man zu dem Mann gehen und sagen, hey, listen, I'm a strong guy. Hey, hör zu, ich bin ein starker Mann. Ich bin ein Zimmermann. Ich habe viele Jahre lang schweres Holz bei meiner Arbeit getragen, deshalb bin ich stark. Also keine Sorge. Ich werde dich in dem Moment ins Wasser werfen, wenn der Engel das Wasser bewegt. Dann wirst du geheilt werden. polite thing. Das wäre freundlich. And this is obviously what this guy's been waiting for. Und genau darauf hat der Mann offensichtlich gewartet. Because the guy said, I don't have anybody that puts me in the water. Which means he wanted somebody. Denn er sagte, ich habe niemanden, der mich ins Wasser bringt. Das heißt, er wollte jemanden. Now, was it obvious that this guy actually wanted to get healed? War es offensichtlich, dass der Mann tatsächlich geheilt werden wollte? I mean, I think so. Ich denke schon. What would happen if you would go to a very nice restaurant? Was würde passieren, wenn du in ein sehr schönes Restaurant gehen würdest? With a buffet where you can take and eat anything you want. Mit einem Buffet, von dem du alles essen könntest, was du willst. Walks up to you and says, und dann würde jemand kommen und zu dir sagen, hey, would you like to eat something? Hey, möchtest du etwas essen? Well, what do you think why I came? Was denkst du, warum ich hierher gekommen bin? Can we, I sit and watch your food? Denkst du, ich bin hergekommen, um zu sitzen und das Essen zu betrachten? No, I came here to eat. Ich möchte etwas essen. So it was very obvious that this guy wanted to heal. Es war also sehr offensichtlich, dass der Mann geheilt werden wollte. Look at this. Schau dir das an. When Jesus saw him lying there, he knew that he had been crippled for a long time, and Jesus said to him. Als Jesus ihn dort liegen sah, wusste er, dass der Mann seit längerer Zeit gelähmt war, und Jesus sagte zu ihm. Jesus disse, do you truly long to be well? Sehnst du dich wirklich danach, gesund zu werden? That sounds very rude, doesn't it? Das hört sich ziemlich unfreundlich an, oder? You know, Jesus sometimes has to be rude to reveal your heart to you. Weißt du, Jesus muss manchmal unfreundlich zu dir sein, um dir dein Herz zu offenbaren. Erinnere dich. Jesus will over and over again offend our mind to reveal our heart. Jesus wird immer und immer wieder unseren Verstand beleidigen, um uns unser Herz zu offenbaren. If we could only learn a simple lesson. Wenn wir nur eine einfache Lektion lernen könnten. Everything that we say in response to anything shows our heart has nothing to do with the people. Alles, was wir auf etwas antworten, zeigt unser Herz. Es hat nichts mit den Menschen zu tun. Tem muito a ver com o que a pessoa diz. Any reaction that we ever show in response to any circumstance has to do with our heart. Jede Reaktion, die wir auf sämtliche Umstände zeigen, hat mit unserem Herzen zu tun. Tem a ver com o nosso coração. Think about it. Denk darüber nach. Our heart is revealed by how we respond to the question of other people. Unser Herz offenbart sich dadurch, wie wir auf die Fragen von anderen Menschen antworten. Perguntas de outras pessoas. If we would only learn all day long to look into the mirror of our own heart. Wenn wir nur lernen könnten, den ganzen Tag in die Spiegel unseres eigenen Herzens zu schauen. We would become different people. Wir würden andere Menschen werden. We would walk so much more in the victory of Jesus. Wir würden so viel mehr im Sieg von Jesus leben. We would be changed from day to day. Wir würden Tag für Tag verändert werden. We would always become more like Jesus. Wir würden immer mehr wie Jesus werden. And many of us could get healed in our hearts and physically. Und viele von uns würden in unseren Herzen und auch körperlich geheilt werden. Think about what Jesus did. Überleg mal, was Jesus tat. Sir, do you really actually want to get well? Mein Herr, möchten Sie wirklich tatsächlich gesund werden? Well, that was offensive. Das war beleidigend. What do you think when I'm laying in a place where people get healed? Do you think I'm here just whatever, staring into the sky? Warum denkst du, dass ich hier an einem Ort liege, an den Menschen geheilt werden? Denkst du, dass ich hier bin, weil ich in den Himmel starren will? Jesus was not really concerned about getting an information. Weißt du, Jesus ging es nicht wirklich darum, eine Information zu erhalten. Jesus wanted to show the heart of that guy to the guy himself. Jesus wollte dem Mann sein eigenes Herz zeigen. He didn't even want to discover the heart of the guy because Jesus knew the thoughts of the hearts of men. Er wollte noch nicht einmal das Herz des Mannes erkennen, denn Jesus kannte die Gedanken der Herzen der Menschen, sagt die Bibel. Aber der Mann kannte sie nicht. You know, the Bible says he was laying on a bed, which was like a mat that they rolled down. Die Bibel sagt, er lag auf einem Bett, eine Art Matte, die sie ausgerollt hatten. The answer that the guy gave to the question of Jesus showed something about his heart. Die Antwort, die der Mann auf die Frage von Jesus gab, zeigte etwas von seinem Herzen. That he was in reality not laying crippled on a bed. Dass er in Wirklichkeit nicht verkrüppelt auf einem Bett lag. He was actually laying crippled on a bed of excuses. Er lag in Wirklichkeit verkrüppelt auf einem Bett aus Entschuldigungen. Now hang on. Halt mal. What do you mean excuses, Reinhard? Have a little compassion on the guy. Was für Entschuldigung, Reinhard? Hab ein bisschen Mitleid mit dem Mann. I believe he was laying on a bed of excuses and he was actually caught in self-pity. Ich glaube, dass er tatsächlich auf einem Bett aus Entschuldigungen lag und gefangen im Selbstmitleid war. Why do I believe? Warum glaube ich das? Look, schau. Jesus asked a simple question and the guy never answered Jesus's question. Jesus stellte die einfache Frage und der Mann beantwortete Jesu Frage absolut nicht. Jesus said, "Do you truly long to be well?" Jesus sagte, sehnst du dich wirklich danach, gesund zu werden? Daniel. Do you truly want to go parachuting on Sunday? Willst du am Sonntag wirklich Fallschirmspringen gehen? He does. Er will. So he's going parachuting. Also geht er am Sonntag Fallschirmspringen. Look, I ask a direct question and Daniel answers me. Schau, ich habe eine direkte Frage gestellt und Daniel hat sie mir beantwortet. That's how we are supposed to live. So sollen wir eigentlich leben. It's the guy does not even answer the question that Jesus asked. Aber der Mann beantwortet die Frage gar nicht, die Jesus ihm stellt. Why does the guy not say, Jesus, of course I want to get healed, because that's why I'm here. Please do something about me. Warum sagt er nicht, Jesus, natürlich will ich gesund werden, deshalb bin ich doch hier, bitte tu etwas für mich. Jesus did not ask, hey, do you have somebody to help you in the water when the angel stirs the water? Jesus never asked that. Jesus fragte nicht, hey, hast du jemanden, der dir ins Wasser hilft, wenn der Engel das Wasser bewegt? Jesus fragte das gar nicht. Nein. Jesus asked, do you really want to get healed? Jesus fragte, möchtest du wirklich geheilt werden? Ah, you know, I don't have anybody. Ach, weißt du, ich habe niemanden. Jesus. You don't even know how poor my life is. Du weißt ja gar nicht, wie mein Leben ist. Die anderen sind schneller als ich. Nobody cares about me. Niemand interessiert sich für mich. My mommy rejected me. Meine Mami hat mich abgelehnt. My daddy doesn't help me in the water. Mein Papa hilft mir nicht ins Wasser. My brothers are too busy building their own career. Meine Brüder sind zu beschäftigt, ihre eigene Karriere aufzubauen. Nobody's helping me. Keiner hilft mir. So I've been lying here for 38 years and I will probably lay here the rest of my life. Deshalb liege ich seit 38 Jahren hier und ich werde wahrscheinlich den Rest meines Lebens hier liegen. Warum hat der Mann die Frage nicht beantwortet, die Jesus ihm gestellt hat? Weil Jesus die Frage nie gestellt hat, um Informationen zu bekommen. Die Antwort war offensichtlich. Im nächsten Kapitel macht Jesus übrigens dasselbe. Wusstest du das? Im nächsten Kapitel gab es eine große Menge und nichts zu essen. Und es gab nichts zu essen. Jesus asked another question. Und Jesus stellt wieder eine Frage. Philippus, where are we gonna take food for all those people? Woher bekommen wir Essen für all diese Leute? Again, Jesus did not ask a question to get an information. He knew. Wieder stellt Jesus keine Frage, um eine Information zu bekommen. Er wusste es. Die Bibel sagt wörtlich, dass Jesus bereits wusste, was er tun würde. Er stellte die Frage, um das Herz von Philippus zu überprüfen. Also überleg mal. Jesus ging umher und stellte Fragen, die unser Herz offenbaren. Was für einen fantastischen Jesus wir haben. Warum ist das so fantastisch? Hör zu. Hör zu, dieser Mann liegt seit wer weiß wie langer Zeit dort. Und er hat noch nicht einmal erkannt, was in seinem Herzen vorgeht. Denn niemand hat ihm geholfen, es zu sehen. What seems hurtful from Jesus is actually kind. Siehst du, was verletzend von Jesus aussah, war in Wirklichkeit freundlich. I want you to think about this. Ich möchte, dass du darüber nachdenkst. Every single circumstance. Jeder einzelne Umstand. Every question. Jede Frage. Every situation that you walk through or that you are in right now. Jede Situation, durch die du gehst und in der du gerade bist. Can be used either to make you a better person because you see what's going on in your heart and change it. Kann benutzt werden, um dich entweder zu einer besseren Person zu machen, weil du siehst, was in deinem eigenen Herzen vorgeht, sodass du es verändern kannst. For you to become a bitter person. Oder es kann benutzt werden, dass du eine bittere Person wirst. Angry. Zornig. Angry with the world. Zornig auf die Welt. Angry with God. Zornig auf Gott. Angry with the people around. Zornig auf die Menschen um dich herum. Angry with your father, with your mother, who was not nice to you. Zornig auf deinen Vater und deine Mutter, die nicht nett zu dir waren. Angry with your wife. Zornig auf deine Frau. This morning, when I first saw Debbie. Als ich heute Morgen Debbie das erste Mal sah, sagte ich zu ihr, Liebling, ich muss wirklich mit dir reden. Do you mind if I quickly talk to you? Ist es okay, wenn ich schnell mit dir rede? She had to get up early to go out and work and get shopping done so she can cook for the people in the house. Sie musste früh aufstehen und losgehen, um zu arbeiten und einzukaufen, damit sie für die Leute in ihrem Haus kochen kann. You know, when she's in a rush, when she needs to get out, she needs to get out. Und wenn sie es eilig hat, weil sie gehen muss, dann muss sie gehen. So I stopped her. Ich stoppte sie also. Und ich sagte zu ihr, Liebling, ich muss wirklich mit dir reden. Hast du Zeit für mich? She's focused and has to get things done. She doesn't like to be disturbed. Und ich weiß, wenn sie fokussiert ist und Dinge erledigen muss, wird sie nicht gern gestört. But I decided to disturb her. Doch ich habe beschlossen, sie zu stören. So I said, I really need to talk to you. Ich sagte also, ich muss wirklich mit dir reden. She stopped what she was doing. Sie unterbrach sich and she said, okay. Und sagte, okay, was möchtest du sagen? I said, happy 36th anniversary. Ich sagte, alles Gute zum 36. Hochzeitstag. Oh, it's our anniversary. Oh, es ist unser Hochzeitstag. Schönen Hochzeitstag. But look, aber schau. If I would have said to her, sweetie, can we quickly talk? Wenn ich zu ihr gesagt hätte, Liebling, können wir kurz reden? She didn't even even forgot it's anniversary. Sie hat tatsächlich vergessen, dass es unser Hochzeitstag war. Es war zu früh für sie. Usually husbands always forget anniversary. I never forgot ours. Wisst ihr, normalerweise vergessen Ehemänner den Hochzeitstag, aber ich vergesse unseren nie. Aber Debbie hat unseren schon ein paar Mal vergessen. Aber schau. Wenn sie so reagiert hätte. Hey, warum musst du jetzt mit mir reden? Lass mich, ich bin zu beschäftigt. Das ärgert mich jetzt, wirklich. My question, can I talk to you? Dann hätte meine Frage, kann ich mit dir reden, nichts anderes gemacht, als ihr Herz zu offenbaren. Sie offenbarte also ihr Herz, indem sie auf meine Frage antwortete. Natürlich kannst du mit mir reden. Denk darüber nach. Wenn wir nur lernen würden, mit der Frage wollte ich Jesus keine Information erhalten. We have a little internet connection here problem. Don't worry, people, it's gonna come right back. Wir hatten hier ein kleines Problem mit der Internetverbindung. Keine Sorge, Leute, es kommt always gleich. Remember, erinnere dich immer. The question that Jesus asked you has nothing to do with him needing information. Die Frage, die Jesus stellte, hatte nichts damit zu tun, dass er Informationen bekommen wollte. So this guy lived with excuses. Dieser Mann lebte also mit Entschuldigungen. This guy lived with self-pity. Dieser Mann lebte in Selbstmitleid. This guy was so determined that he is a victim. Dieser Mann war so überzeugt davon, dass er ein Opfer war. Victim of circumstances, victim of people who are not there to help him. Ein Opfer der Umstände, ein Opfer der Menschen, die nicht da sind, um ihm zu helfen. Victim of mommy and daddy who were not there for him. Ein Opfer von Mama und Papa, die nicht für ihn da sind. Victim of other selfish people who always pushed ahead of him. Ein Opfer von anderen selbstsüchtigen Menschen, die sich immer an ihm vorbeidrückten. Why did the guy not say, yes, Jesus, I really would like to be healed? Warum sagte der Mann nicht, ja, Jesus, ich möchte wirklich geheilt werden? Look, remember. Erinnere dich. When Jesus reveals your heart, it's for your good. Wenn Jesus dein Herz offenbart, geschieht das zu deinem Guten. See, the guy thought he was there to get healed, but in reality, meanwhile, he got already stuck. Siehst du, der Mann dachte, dass er dort war, um geheilt zu werden, doch in Wirklichkeit steckte er mittlerweile fest. You know what this situation shows me? Weißt du, was mir diese Situation zeigt? We can continue in our religious routine, already having no more hope for change. Dass wir in unserer religiösen Routine weitermachen können, auch wenn wir bereits keine Hoffnung mehr haben. Der Mann sagte, hör zu, es gibt keine Chance, dass ich geheilt werde. Aber warum war er dann immer noch dort? Er sagte, jedes Mal, wenn sich das Wasser bewegt, kriege ich dorthin, aber jemand ist immer schneller als ich. Wenn der Mann bereits wusste, dass er keine Chance hatte, warum war er immer noch dort? Warum ist er nicht woanders hingegangen und hat gebettelt wie die anderen? So many sick people were out there begging. So viele Kranke waren da draußen und bettelten. So he had no more hope, but he continued in the same routine. Er hatte also keine Hoffnung mehr, aber er machte mit seiner Routine weiter. This messes up our hearts, people. Das bringt unser Herz durcheinander, Leute. Think how many Christian life have prayed the same prayer for the last 20 years. Überlegt nur, wie viele Christen seit 20 Jahren dasselbe Gebet gebetet haben. There is no more faith that the prayer will ever be answered, yet they keep praying it. Es gibt keinen Glauben, dass das Gebet beantwortet wird, und dennoch beten sie es. The guy had no faith to get healed, yet he kept crawling to the edge of the water. Der Mann hatte keinen Glauben mehr, dass er geheilt werden würde, doch er kroch immer wieder zum Rand des Wassers. For me, this guy is a picture of religion. Für mich ist dieser Mann ein Bild für Religion. Is a picture of victimism. Ein Bild für Opfermentalität. Is a picture of self-pity. Ein Bild für Selbstmitleid. Is a picture of a guy is self-focused and yet has no more hope. Ein Bild für Selbstzentriertheit ohne Hoffnung. But when Jesus came, everything changes. Aber als Jesus kam, änderte sich alles. But not until he confronts your heart first. Aber erst nachdem er zuerst sein Herz konfrontierte. Jesus could have walked up and said, "Hey, I've come here to heal you. Be healed." Siehst du, Jesus hätte auch hingehen und sagen können, "Hey, ich bin gekommen, um dich zu heilen. Sei geheilt." Er hat ihn geheilt. First he had to confront his heart. Aber zuerst musste er sein Herz konfrontieren. So many of us want our healing without our hearts being confronted. That doesn't help us. So viele von uns wollen ihre Heilung, ohne dass unser Herz konfrontiert wird. Das hilft uns nicht. Think about it. Denk darüber nach. You know, I remember I've prayed for a person once. Ich erinnere mich, dass ich einmal für eine Person gebetet habe, die körperlich krank war. And I laid my hands on this person to pray. Ich legte meine Hände auf die Person, um zu beten. And it was really incredible. Es war wirklich erstaunlich. This person had three different sicknesses. Diese Person hatte drei verschiedene Krankheiten. Had a shoulder that was so messed up that it didn't move. Eine Schulter, die so kaputt war, dass sie nicht beweglich war. Had chronic stomach problems. I think if I remember right, even stomach ulcers. Sie hatte chronische Magenprobleme, wenn ich mich richtig erinnere, sogar Magengeschwüre. And it totally messed her back. Und einen vollkommen kaputten Rücken. So I prayed for this person. It was in Europe, long time ago. Ich habe für diese Person gebetet. Das war in Europa vor langer Zeit. And when I laid my hands on this person, the Holy Spirit said to me. Und in dem Moment, als ich meine Hand auf die Person legte, sagte der Heilige Geist zu mir. Sickness are not even the problem. Die Krankheiten sind gar nicht das Problem. There are heart issues that are the real problem. Es gibt Herzthemen, die das eigentliche Problem sind. This woman is so full of unforgiveness and bitterness that it's destroying her health. Diese Frau ist so voller Unvergebenheit und Bitterkeit, dass es ihre Gesundheit zerstörte. You know, I thought, Lord, I don't want to tell her that. Ich dachte, Herr, ich will ihr das nicht sagen. I don't want to walk up to the woman who is coming to me in desperation to be healed. Ich möchte nicht zu einer Frau gehen, die voller Verzweiflung zu mir kommt, weil sie geheilt werden will. She's been suffering for a long, long, long time. Sie leidet ja bereits schon eine so lange Zeit. Lord, I don't want to tell her that you're full of bitterness and unforgiveness. Ich möchte ihr nicht sagen, dass du gesagt hast, sie ist voller Unvergebenheit und Bitterkeit. I mean, that's not nice. Das ist doch nicht nett. It's not nice to be so rude to people who are desperate to be healed. Es ist nicht nett, so unfreundlich zu Menschen zu sein, die verzweifelt geheilt werden wollen. Ist das nicht merkwürdig, dass wir nett sein wollen, ohne den Menschen wirklich zu helfen? Jesus macht das nicht. Jesus will an die Wurzel des Problems gehen, nicht einfach nur nett sein. Denn nett hilft dir oft nicht. See your heart and change it will always help. Wenn du dein Herz siehst und es änderst, hilft dir das immer. Jesus ging also direkt an die Wurzel des Problems, aber der Mann antwortete nicht. Er zeigte sein Herz, indem er sagte, ach, ich habe niemanden, ich armer. Als ich damals für diese Frau betete, sagte ich zu dem Herrn, okay, Herr, ich werde gehorchen. Ich werde ihr das eigene Herz offenbaren. Aber kannst du mir bitte helfen? Das war wirklich lustig, meine Beziehung mit Jesus. Hilf mir ein bisschen. Ich werde sie konfrontieren, aber ich möchte nett sein, wenn ich konfrontiere. Ich werde ihr eigenes Herz zeigen, aber hilf mir ein bisschen nett dabei zu sein. Und der Herr sagte, wenn du ehrlich bist und ihr sagst, was ich dir gesagt habe, dass es Bitterkeit und Unvergebenheit ist, die sie krank machen, dann sagte er, dann werde ich dir helfen. Gott sagte, ja. E Deus falou para mim, se eu fizesse isso, ele me ajudaria. So he said, you tell her what I told you. Er sagte, du sagst ihr, was ich dir gesagt habe. That the reason why she's sick is because of her own messed up heart. Dass der Grund ihrer Krankheit ihr eigenes verdrehtes Herz ist. Desestruturado, bagunçado. And then tell her. Und dann sag ihr. Heal her unmovable shoulder first to show her. That this is really what I'm saying. Dass ich zuerst ihre unbewegliche Schulter heilen werde, um ihr zu zeigen, dass ich das tatsächlich gesagt habe. Aber dann muss sie sich um die Bitterkeit und Unvergebenheit in ihrem Herzen kümmern. Also tat ich es. Ich betete für ihre Schulter, sie wurde sofort geheilt. Und dann sah sie tatsächlich ihr eigenes Herz. cry and cry. Und dann fing sie an zu weinen und zu weinen. For 16 years I've not talked to my brother because I'm so angry with him. Und sie sagte, seit 16 Jahren habe ich nicht mit meinem Bruder gesprochen, weil ich so wütend auf ihn bin. Picked up the phone right then, a line of people praying for. Und sie nahm dort in der Reihe, wo Menschen Gebet wollten, ihr Telefon. And she called the brother and she cried and asked for forgiveness. Und sie rief ihren Bruder an und weinte und bat um Vergebung. You see, her heart was revealed to her. Siehst du, ihr Herz wurde ihr offenbart. And then she was healed in the stomach and in her back. Und dann wurden auch ihr Magen und ihr Rücken geheilt. So look, did Jesus want the guy to be healed? Also schau, wollte Jesus, dass der Mann geheilt wird? Yes. Ja. But Jesus didn't only want him to be healed, he wanted him to remain healed. Aber Jesus wollte nicht nur, dass er geheilt war, er wollte, dass er geheilt bleibt. So look, after Jesus confronts the heart of this guy and shows him that he's actually full of excuses and full of self-pity and full of victimism. Also schau, nachdem Jesus das Herz des Mannes offenbarte und ihm zeigte, dass er in Wirklichkeit voller Entschuldigungen und Selbstmitleid war und eine Opfermentalität hatte, sagte Jesus dies. Stand up, pick up your sleeping mat and you will walk. Steh auf, nimm deine Schlafmatte und du wirst gehen. So the guy did. Und der Mann tat es. And the guy was healed. Und er war geheilt. Now he didn't need anybody anymore to put him in the water. Und nun brauchte er niemanden mehr, der ihn ins Wasser setzte. He was not dependent on anybody anymore. Er war nie mehr abhängig von irgendjemandem. Weißt du, was interessant ist? Jesus never touched the guy and pulled him up and healed him. Jesus hat den Mann nie berührt, hochgezogen und geheilt. Never. Nie. When the way Jesus healed him was a direct confrontation of his heart. Die Art, wie Jesus ihn heilte, war eine direkte Konfrontation seines Herzens. Think about this. Denk darüber nach. Actually, quite rude to say to a cripple, get up and walk. Es ist eigentlich ziemlich unverschämt, zu einem Krüppel zu sagen, steh auf und geh. I mean, 38 years I've been a cripple and you're telling me to walk. Are you sarcastic? Ich meine, seit 38 Jahren bin ich ein Krüppel und du sagst, ich soll gehen. Bist du sarkastisch? I mean, don't you see? Siehst du nicht? You see, Jesus refused to accept his excuses that I need somebody else to get me healed. Siehst du, Jesus weigerte sich, seine Entschuldigungen zu akzeptieren, dass er jemand anderes braucht, um geheilt zu werden. This guy was waiting for somebody else to heal him, but Jesus said, no, it's not how it works. Dieser Mann wartete auf jemand anderen, der ihn heilte, aber Jesus sagte, nein, so funktioniert das nicht. Jesus would have been really sweet the way we like him to be. Siehst du, wenn Jesus so nett gewesen wäre, wie wir ihn gerne haben wollen, oh man, you don't have anybody. Dann hätte er gesagt, oh Mann, du hast niemanden. I'm so sorry. Mann, das tut mir so leid. Bend down and give you a hug. Warte, ich komme zu dir runter und ich nehme dich erstmal in den Arm. And as I hug you, the power of God will flow into your body. Und wenn ich dich umarme, wird die Kraft Gottes in deinen Körper fließen. I'm gonna release the power of God right now to you. Ich setze die Kraft Gottes jetzt für dich frei. I will hold you and you will see how life will flow into your bones. Ich werde dich halten und du wirst erleben, wie Leben in deine Knochen fließt. Then I'm gonna gently pull you up from your mat. Dann werde ich dich vorsichtig von deiner Matte hochziehen. And then my power will put muscles back on your leg. Und dann wird meine Kraft wieder Muskeln an deine Beine bringen. My anointing will flow and you will feel it all over you. Meine Salbung wird fließen und du wirst sie überall in dir spüren. Jesus did not heal that guy that way. Jesus heilte den Mann nicht auf diese Weise. Why? Warum? Because again, even the way Jesus healed the guy, he had to confront his self-pity and his victimism. Weil Jesus bei der Heilung sein Selbstmitleid und seine Opfermentalität konfrontieren musste. So the question that Jesus asked confronted the heart, but even the way he healed him confronted his heart too. Das heißt, die Frage, die Jesus stellte, konfrontierte sein Herz. Doch selbst die Art, wie er heilte, konfrontierte sein Herz. Get up and you will walk. Warum sagte er, steh auf und du wirst gehen? Look, the guy knew that unless he actually changed what he believed in his heart, he would not be healed. Schau, der Mann wusste, wenn er nicht tatsächlich den Glauben in seinem Herzen ändert, wird er jetzt nicht geheilt werden. Denk darüber nach. Usually you first heal the person and then the person gets up. Normalerweise heilst du zuerst eine Person und dann steht die Person auf. Denk darüber nach. Du heilst die Person zuerst und dann kann die Person gehen. Aber Jesus sagte zu einem Krüppel, du musst zuerst etwas tun, bevor du geheilt werden kannst. Ich meine, wie kann ein Krüppel laufen, wenn er seit 38 Jahren nicht gelaufen ist? Und genau das konfrontierte Jesus. Solange du ein Opfer bist, kannst du nicht geheilt werden. Now, take a step of faith. Deshalb mach jetzt einen Glaubensschritt. So within a very short instance, because this is only written here in a couple of verses. Innerhalb einer sehr kurzen Zeit, denn das ist nur mit ein paar Versen beschrieben. Jesus confronted the guy's heart by his question, and then he confronted the guy's heart by the way he got healed. Konfrontierte Jesus das Herz des Mannes durch seine Frage und dann konfrontierte er das Herz des Mannes durch die Art, wie Gott heilte. The guy would have not changed and gotten out of his victimism. Wenn der Mann sich nicht verändert und die Opfermentalität abgelegt hätte, wäre er nie geheilt worden. The guy could have continued the same discussion that he started. Er hätte dieselbe Diskussion weiterführen können, die er begonnen hatte. You know, the guy didn't even know that this was Jesus. Er wusste noch nicht einmal, dass dies Jesus war. Denkt darüber nach. We think the guy knew that this was the Jesus who walked around and did miracles, but he had no idea who this man was. Wir denken, dass dieser Mann wusste, dass dies der Jesus ist, der herumging und wundert hat, aber er hatte keine Ahnung, wer Jesus war. Because later the Pharisees they confronted him and says, why do you carry your bed on Sabbath? That's forbidden by the law. Denn später konfrontierten ihn die Pharisäer und sagten, warum trägst du dein Bett am Sabbat? Das ist verboten durch das Gesetz. Ele estava carregando o leito deles no sábado, já que era proibido pela lei. So look at verse 12. Schau in Vers 12. What man, they ask him, who was this man who ordered you to carry something on a Sabbath? Welcher Mann, fragten sie ihn, wer war dieser Mann, der dir befahl, etwas an einem Sabbat zu tragen? Look at verse 13. Schau in Vers 13. But the healed man couldn't give them an answer, for he did not know who it was, since Jesus had already slipped away into the crowd. Doch der geheilte Mann konnte ihnen keine Antwort geben, denn er wusste noch nicht, wer es war, da Jesus bereits wieder in der Menge verschwunden war. Jesus ja estava em meio à multidão. I mean, this is crazy. Das ist verrückt. If the guy would have known this was Jesus, of course he would respond to Jesus. But the guy did not know who this was. Wenn der Mann gewusst hätte, dass es Jesus war, dann hätte er natürlich auf Jesus reagiert. Aber der Mann wusste gar nicht, wer es war. So as far as this guy was concerned, a weird stranger walks up to me, asks me a stupid question. So wie es dieser Mann verstand, war ein verrückter Fremder zu ihm gekommen und hatte ihm eine dumme Frage gestellt. And when I tell him that. There's no way I can ever do that. The guy says, "Well, walk." Und als er ihm gesagt hatte, es gibt keine Möglichkeit, wie ich das tun kann, hatte der Mann gesagt, okay, geh, hör zu. Jesus is so loving, so caring, so kind. He will not stop confronting your heart. Jesus ist liebevoll, so fürsorglich, so freundlich. Er wird nicht aufhören, dein Herz zu konfrontieren. Er wird nie damit aufhören. You know, one of the greatest favors that God can ever do us, keep confronting our hearts. Weißt du, einer der größten Gefahren, die Gott uns tun kann, ist unser Herz zu konfrontieren. I have come to a place in my journey with Jesus. Ich sage dir, ich bin an einen Punkt auf meiner Reise mit Jesus gekommen. When my heart is confronted and it hurts like hell. Wenn mein Herz konfrontiert wird und es irre weh tut. I say, Jesus, I'm so dann sage ich, Jesus, ich bin so dankbar. I did not even know that this was in me. Denn ich wusste gar nicht, dass das in mir ist. Thank you, thank you, thank you for showing this to me. Danke vielmals, dass du es mir gezeigt hast. You know, it's become my prayer for all of the people that walk together with me. Weißt du, das ist mein Gebet für alle Menschen geworden, die mit mir gehen. That the Lord would never stop confronting the hearts and that they would always have the humility to respond. Dass der Herr nie aufhört, ihr Herz zu konfrontieren und dass sie immer die Demut haben, darauf gut zu reagieren. This has been such a desire. Das ist so eine Sehnsucht. I've been so praying for us in Brazilian Kids Care, which is one of my biggest desires. Ich bete so sehr für uns bei Brazilian Kids Care. Das ist eines der größten Sehnsüchte, die ich habe. Never, never, never, never stop revealing the hearts to every single one who has a leadership place in Brazilian Kids. Dass der Herr nie aufhört, jedem Einzelnen, der eine Leitungsfunktion bei Brazilian Kids gehabt, das eigene Herz zu offenbaren. This is what I ask for myself all the time. Das bete ich für mich ständig. Jesus, please never stop showing what's in my heart. Jesus, bitte hör nie auf, mir zu zeigen, was in meinem Herzen ist. Please, bitte. Ask me questions that scare the life out of me, but confront my own heart. Stelle mir Fragen, die mich zu Tode erschrecken, aber mein eigenes Herz konfrontieren. Ask me questions that offend me and reveal my heart. Stelle mir Fragen, die mich beleidigen und mich mit meinem eigenen Herzen konfrontieren. Surround me with people that their words, their actions, their how they live confronts my heart if it needs to be confronted. Umgib mich mit Menschen, deren Worte und Taten und deren Lebensstil mein Herz konfrontieren, wenn es konfrontiert werden muss. Do you know what God has done in our team here in our ministry and also in Brazilian Kids Care? So, and in EPS is so beautiful. Weißt du, was Gott in unserem Team, in unserem Dienst und auch in Brazilian Kids Care getan hat, auch im EPS, das ist so wunderschön. He's done so many things that God King has revealed all of our hearts. Ehrlich, in den letzten paar Jahren hat Gott so viele Dinge getan, die ständig unsere Herzen offenbarten. Think of how the school of the prophetic and supernatural confronts the hearts of people. Ich denke nur, wie sehr die Schule des Prophetischen und Übernatürlichen die Herzen der Menschen konfrontiert. But through us being willing to surrender to God in this area. Aber weil wir bereit sind, uns Gott in diesem Bereich hinzugeben. Dispostos a nos render a Deus nessa área. We have grown together as a team that walks in harmony, in unity, in honor and respect. Sind wir als Team zusammengewachsen, das in Harmonie, in Einheit, in Ehre und Respekt lebt. There is such a sense of unity among us that is unbelievable. Das ist so eine Einheit unter uns, das ist unglaublich. We had a Brazilian Kids meeting on Sunday. Wir hatten am Sonntag ein Meeting von Brazilian Kids Camp. Dazu, Leute. I am a person who does not like. Ich bin eine Person, die Meetings nicht mag. I like my meeting with Jesus alone. Ich mag es, mich mit Jesus allein zu treffen. I love people. Ich liebe Menschen. And I love like meetings, but I like this kind of leadership meeting. Und ich mag Versammlungen, aber keine Leitertreffen. Like, I don't want to sit for 7-8 hours and discuss what we have to do and why we have to do and how we do. I want to do stuff. Ich möchte nicht 7-8 Stunden zusammensitzen und darüber reden, was wir tun müssen, warum wir es tun, wie wir es tun. Ich will Dinge tun. There are kids that are suffering. I know how to save them. Let's, can we get on? Da gibt es Kinder, die leiden. Ich weiß, wie man sie rettet. Können wir einfach loslegen? So my leadership team on Sunday, they were very nervous about the meeting. Mein Leitungsteam war am Sonntag also ziemlich nervös wegen dem Treffen. Mit nervoser Respekt, das sagen wir. You know, but they said to me, oh, I wonder how Reinhard's going to react in this meeting. Sie sagten zu mir, oh, ich weiß nicht, wie Reinhard an diesem Treffen reagiert. They told me after the meeting. Das sagten sie mir nach dem Treffen. Because it was a meeting of just all technical stuff. Denn es war ein Treffen wegen lauter technischen Dingen. We need to structure this, we need to structure that. Here, position new people hire all this stuff. Wir müssen das strukturieren, wir müssen jene strukturieren, wir müssen neue Leute einstellen, also solche Dinge. And I function like this. Und ich funktioniere so. Oh, there are kids. Also hier gibt es Kinder. Können wir sie retten? Also los. Das ist mein Treffen. You know, three minutes, let's go. 3 Minuten Treffen und dann legen wir los. 3 Minuten Treffen und dann legen wir los. Daniel mag das auch. Go to the point. Go, wir kommen gleich zum Punkt. Geht, Leute. Und nun hatten wir dieses stundenlange Treffen. Und ich saß da und mochte das Treffen so sehr. Ich wünschte, es würde nie enden. Das ist wirklich wahr. Ich saß da und spürte, Mann, ich mag dieses Treffen. Und abends konnte ich lange nicht einschlafen. Und weißt du, was ich erkannte? We have allowed the question that Jesus asked to reveal our hearts. Weil wir die Fragen zugelassen hatten, die Jesus uns gestellt hatte, um unser Herz zu offenbaren. Because we as a team in Brazilian Kids Care don't sit and lay on our bed of excuses. Weil wir als Team bei Brazilian Kids Care nicht in einem Bett von Entschuldigungen sitzen oder liegen. Because we've all been willing to have the question of Jesus touch our hearts and not weil wir alle bereit sind, dass die Fragen von Jesus unsere Herzen berühren und wir sie nicht bekämpfen. We have grown in a team of harmony, unity, love, peace. Sind wir zu einem Team gewachsen, voller Harmonie, Einheit, Liebe, Frieden, Adventure, Abenteuer and being healed. Und wir sind geheilt. And Jesus knew he had to go to the heart of the guy. Und Jesus wusste, er musste zum Herz des Mannes gehen. Not only with his question, but also with his healing. Nicht nur mit seiner Frage, sondern auch mit seiner Heilung. Think about it. Denk darüber nach. If the guy would have responded to Jesus' statement, get up and walk. Wenn der Mann auf die Aussage von Jesus, steh auf und geh, genauso reagiert hätte, the same way he responded to the first question, do you want to be healed? The guy would have not been healed. Wie er auf die erste Frage reagiert hat, willst du wirklich gesund werden, wäre er nie geheilt worden. So something happened between the question of Jesus and the commandment of Jesus, get up and walk. Something happened in the guy's head. Es ist etwas passiert zwischen der Frage von Jesus und dem Befehl von Jesus, steh auf und geh. Etwas ist in seinem Herzen passiert. He was the victim with the commandment. He realized, I can't sit here anymore and be victim. Bei der Frage war er das Opfer. Bei dem Befehl erkannte er, ich kann nicht länger hier sitzen und ein Opfer sein. The moment Jesus had got up and walked, he could have still said, I don't know if anybody who pulls me up, Jesus. No moment, in dem Moment, in dem Jesus sagte, steh auf und geh, hätte er immer noch sagen können, ich habe niemanden, der mich hochzieht, Jesus. Ach nein, er wusste ja nicht, dass es Jesus ist. Something happened in the guy's heart. Im Herzen des Mannes ist etwas passiert. So my question to you today is, are you willing to confront your heart? Meine Frage an dich ist, bist du bereit, dein Herz zu konfrontieren? So listen, my friend. Hör zu, mein Freund. As long as you have an excuse why you are the way you are, you will not change. Solange du eine Entschuldigung hast, warum du bist, was du bist, wirst du dich nicht verändern. Você é do jeito que você é hoje, você não vai mudar. As long as when your heart is confronted, you blame it on everybody else, you will never change. Solange du es allen in die Schuhe schiebst, wenn dein Herz konfrontiert wird, wirst du dich nie verändern. Você nunca vai mudar. There are so many people that walk around sick physically and sick in their hearts. Há tantas pessoas. Es gibt so viele Menschen, die krank herumlaufen, körperlich und krank in ihren Herzen. Emotionally sick. Emotional krank. Emotionally sick. Doentes emocionalmente. And the heart of Jesus breaks. Und das Herz von Jesus bricht davon. Jesus, why don't you care? Und du gehst herum und schreist, Jesus, warum kümmert dich das nicht? And Jesus says, I do. Jesus sagt, ich kümmere mich. Es bewegt mich so sehr, dass ich dir dein Herz zeige. You're not a victim of anybody. Du bist kein Opfer von irgendjemandem. You choose to get up and walk. Du kannst dich entscheiden, aufzustehen und zu gehen. Du kannst dich entscheiden, die Kraft von dem in Anspruch zu nehmen, was Jesus am Kreuz getan hat. Aber du kannst das nur tun, wenn du deine Tasche mit Entschuldigungen zurücklässt. Steh auf und mach mit deinem Leben weiter. Und später traf der Mann Jesus wieder. Und Jesus sagte zu ihm, hey, sündige nicht mehr, damit nichts Schlimmeres passiert. Jesus konfrontierte also noch einmal sein Herz. Drei kurze Momente mit Jesus und alle konfrontierten sein Herz. Denk darüber nach. You think that Jesus would come to him and say, "I'm so happy you healed. Come on, let's celebrate and throw a party." Wenn du denkst, dass Jesus zu ihm kommt und sagt, "Ich bin so glücklich, dass du geheilt bist. Komm, lass uns feiern und eine Party machen." Aber selbst am Ende der Geschichte musste Jesus zum Herzen des Mannes gehen. Hey, listen, don't mess with sin. Hör zu, spiel nicht mit Sünde rum. Because you could get in an even worse place. Denn du kannst an einen noch schlimmeren Punkt kommen. Sin has to do with the heart, not with the action. Weißt du, Sünde hat mit dem Herzen zu tun, nicht mit den Taten. Immer. So Jesus confronted the heart before the healing, during the healing and after the healing. Jesus konfrontierte das Herz also vor der Heilung, während der Heilung und nach der Heilung. What a beautiful Jesus we serve. Was für einen wunderbaren Jesus dienen wir. Guys, as a Christian leader who loves people and cares for people. Leute, als christliche Leiter, der Menschen liebt und dem Menschen wichtig sind. One of my great sadnesses is this. Ist dieses eine meiner größten Traurigkeiten. People who have been Christians for 20 years, 30 years, 40 years. Dass Menschen, die seit 20, 30, 40 Jahren Christen sind. And they've never changed. Und sich nie verändert haben. They walk around like they've always walked around. Sie gehen genauso herum wie immer. Jesus did so much so that every single Christian can live an abundant life. Jesus hat so viel getan, damit jeder einzelne Christ ein überfließendes Leben führen kann. And yet they keep sitting on the bed of excuses. Und dennoch sitzen sie auf ihrem Bett der Entschuldigung. And then they're still waiting for some nice little neighborhood friend to throw them in the water. Und sie warten immer noch auf einen netten Freund aus der Nachbarschaft, der sie ins Wasser wirft. When Jesus has already done it all. Obwohl Jesus alles getan hat. So get up off your bed of excuses. Also steh auf aus deinem Bett der Entschuldigungen. No longer blame anybody. Beschuldige niemanden mehr. Say Jesus, I really need to see what's messed up in my heart so I can change. Sag Jesus, ich muss wirklich sehen, was in meinem Herzen kaputt ist, damit ich mich ändern kann. Whatever you say, I have the power to obey. Was immer du sagst, ich habe die Kraft zu gehorchen. Jesus said, walk the crippled because he had the power to obey. Jesus sagte zu dem Gelähmten, geh, weil er die Kraft hatte, Jesus zu gehorchen. My friend, whatever Jesus says to you, you already have the power to obey. Mein Freund, was immer Jesus zu dir sagt, du hast bereits die Kraft, dem zu gehorchen. Denk darüber nach. Jesus would never say, get up and walk if the guy would not have been able to. Jesus hätte niemals gesagt, steh auf und geh, wenn der Mann es nicht tun könnte. With every commandment of Jesus, the empowerment is already released. Bei jedem Befehl von Jesus ist die Befehl Bevollmächtigung bereits freigesetzt worden. Wenn Jesus also sagt, lebe in Liebe, dann hat er in dem Moment, in dem er das sagte, bereits die Kraft in dir freigesetzt, in Liebe zu leben. In dem Moment, in dem Jesus sagt, lebe im Sieg, hat er mit dem Befehl auch die Kraft freigesetzt, dass du im Sieg leben kannst. Ich spüre gerade in meinem Geist, dass so viele Menschen das hier anschauen. Und viele werden es in der Zukunft anschauen. Du lebst in deinem eigenen Gefängnis. Und der Grund, warum du in deinem Gefängnis bist, ist, dass du nie bereit warst, die Probleme in deinem Herzen anzuschauen. Wenn du in diesem Gefängnis feststeckst, wenn du auf der Matte liegst und keine Chance hast, aufzustehen, wenn du sozusagen an den Rand des Teiches kriechst und hoffst, dass du hineinspringen kannst, aber du kannst das gar nicht. Wenn du Jahre damit verbracht hast, nach anderen Menschen zu suchen, die eine Antwort für deine Probleme sind. Und jedes Mal, wenn du dachtest, jetzt habe ich den Durchbruch, wurde es schlimmer. Und du warst noch enttäuschter. Dann erlaube mir heute, Worte von Jesus für dich zu bringen. Sage, Jesus, ich werde nicht länger einen anderen beschuldigen. Ich bin bereit zu sehen, was in meinem Herz vor sich geht. Ich möchte wissen, was in meinem Herzen ist, das mich in diesem verkrüppelten Zustand hält. Speak to me. Sprich mit mir. Show me my heart. Zeig mir mein Herz. And then tell me what to do. Und dann sag mir, was ich tun soll. The moment you say it, I will by faith get up and obey. Und in dem Moment, in dem du das tust, werde ich im Glauben aufstehen und gehorchen. Und du wirst sehen, während du im Glauben dem gehorchst, was Jesus sagt, wird die Kraft freigesetzt, nachdem du gehorcht hast. Warte nicht, dass du die Kraft spürst, bevor du kraftvoll handelst. Wenn du im Glauben handelst, wird das die Kraft freisetzen. Du musst nicht auf die Freisetzung der Kraft warten, um im Glauben handeln zu können. Wir müssen dieses Prinzip verstehen. Heiliger Geist, ich danke dir so sehr für diese genialen Menschen. Danke, dass du all diese Menschen liebst, die dieses Live anschauen. I thank you that you are caring enough that you love to confront the heart. Ich danke dir, dass sie dir wichtig genug sind und du sie so liebst, dass du sie mit ihrem Herzen konfrontierst. Please reveal everybody's heart of everybody who watches this. Heiliger Geist, bitte offenbare jedem sein Herz, der das anschaut. Ask questions that reveal our hearts. Stell uns Fragen, die unser Herz offenbaren. Please allow us to pass through circumstances that reveal our hearts. Bitte lass uns durch Umstände gehen, die unser Herz offenbaren. Lord, we ask you to arrange even situations that reveal our hearts. Herr, wir bitten dich sogar, dass du Situationen arrangierst, die unsere Herzen offenbaren. And Lord, may everybody who watches this stop being a victim and have excuses. Und Herr, möge jeder, der das anschaut, aufhören, ein Opfer zu sein und Entschuldigungen zu haben. When the heart is revealed. Wenn ihr Herz offenbart wird. And then, Lord, we pray that you speak to these people. Und Herr, dann bitten wir, dass du zu diesen Menschen sprichst. Simple commandments, what to do. Gib ihnen einfache Anweisungen, was sie tun sollen. And remind them by your Holy Spirit. Und erinnere sie durch deinen Heiligen Geist. So that obeying your commandment releases the power to obey your commandment. Dass ihr Gehorsam gegenüber deinen Anweisungen die Kraft freisetzt, um deinen Geboten tatsächlich zu gehorchen. Erwecke ein Volk, das Schritte im Gehorsam gegenüber dem, was du gesagt hast, macht. Anstatt darauf zu warten, dass sie die Kraft haben, das zu tun, was du gesagt hast. Bevor sie tun, was du gesagt hast. Denn die Kraft kommt mit dem Gehorsam. Heiliger Geist, ich danke dir für dein wunderbares Werk. Ich danke dir, dass viele Menschen werden transformiert werden. Ich danke dir, dass viele Menschen verwandelt werden und sie werden aufstehen, um im Sieg zu leben. Wir verherrlichen deinen wunderbaren Namen. Guys, I will see you tomorrow. Leute, wir sehen uns morgen. Thursday I'm going to do a prophetic life with Gracie. Am Donnerstag mache ich ein prophetisches Live mit Gracie. So we're going to release prophetic words over the people. Wir werden prophetische Worte über den Leuten freisetzen. Erzähl das deinen Freunden und sag ihnen, dass wir am Donnerstagmorgen um 8 Uhr brasilianischer Zeit hier ein prophetisches Live haben. Friday evening. Am Freitagabend. And Saturday all day. Und den ganzen Samstag. We'll do a special meeting in Goiânia about the supernatural. Machen wir eine besondere Veranstaltung in Goiânia über das Übernatürliche. And we will transmit it online live. Und wir werden es online live übertragen. Subscribe to our YouTube channel Hitler Reinhard. Also schreib dich in unserem YouTube-Kanal ein, Reinhard Hitler, denke ich. Und schalte die Benachrichtigungen an und du wirst informiert, wenn wir live gehen. Danke, dass ihr hier mit uns wart. Danke für die netten Menschen, die uns mit Badges unterstützen. Wir sehen uns morgen früh um 8 Uhr.